FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus. Die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Ein Nachdenken über den globalen Antisemitismus und dessen Explosion heute musste die ganze Geschichte des Judenhasses im Allgemeinen und modernen Antisemitismus im Besonderen, wie er sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts ausbildete und im Nationalsozialismus konzentrierte, umfassen. Was wir in den letzten Tagen oder letzten Monaten auf den Straßen und in allen Medien beobachten können, ist eine eigentümliche Mehrfronten- und Querfrontenkrieg. Oma-Nazis und deutsche Nazis sieht man bisweilen vereint mit antiimperialistischen, insbesondere antizionistischen Linken gegen Juden demonstrieren, insbesondere gegen den Juden unter den Staaten Israel. Da vereint sich eine Querfront, die durchaus widersprüchlich ist, und die Fronten brechen auch auseinander. Wenn ein Teil der Rechten sich darauf besinnen, dass es bei ihren neuen braun-grünen Kumpanen um Ausländer sich handelt. Das Grün in braun-grün soll hier bedeuten, dass die schon unter Heinrich Himmler existierende Vereinigung von Islam und Nationalsozialismus wieder auflebt. Auf der anderen Seite ist die Inhumanität der in letzter Zeit viel Presse erhaltenen Gruppen offensichtlich, die unter dem Namen Islamischer Staat fungieren. IS, ISIS und andere, die anderen islamischen Kriegergruppen entsprangen, wie Al-Qaida, und zeitweilig miteinander konkurrieren und manchmal sich dann im Kampf vereinen. So besinnen sich Nazis oder neuerdings Hooligans, wie in Köln, darauf, dass Oma-Nazis nicht nur Nazis, sondern auch Fremde sind. Und in Köln schlugen sich nun jene mit Salafisten, wenn auch teilweise beruhigt, durch die Klavierbegleitung mit bekannten Schlagern. Und sogar die Bild-Zeitung kommt nicht umhin, das am 28. Oktober 2014 zu berichten. Dort heißt es, bereits seit Mitte Oktober kämpfen kurdischstämmige Kölner Rocker des Motorradclubs Medien Empire mit Kutten und Kalaschnikows in Syrien gegen die mörderischen ISIS-Terroristen. Ihren Kampf scheinen sie jetzt in Deutschland fortsetzen zu wollen, indem sie laut den Experten der Polizeigewerkschaften ohne Kutten neben Hooligans und Neonazis marschieren. Mit deutschem Purismus geht es halt dann doch nicht so ganz, auch wenn es Ausländer-Rausparolen gab, die sich gegen Salafisten, wie man die Oma-Nazis nennt, richteten, während doch auch Kurden wiederum dabei sind und mit denen mitmarschieren. Manche Nazis mögen da ja äußerst verwirrt sein, was ihr simples Feindbild angeht. Im September hatten auch schon Juden mit unterschiedlichen kurdischen Gruppen, unter anderem in Frankfurt, gemeinsam demonstriert. Und Israel unterstützte auch in der Vergangenheit kurdische Gruppen, zum Beispiel im Nordirak. Die Weltgeschichte hat schon seit Jahrhunderten ihre Leichen im Keller. Und so mancher fängt erst an, über die Juden, die darunter waren, nachzudenken, wenn es plötzlich auch andere trifft. Möglicherweise ist das auch eine Chance, in einer Zeit, wo weltweit der Antisemitismus im weitesten Sinne aller Formen des Judenhasses zunimmt, dem entgegenzuwirken. In den ersten beiden Sendungen wurden solche Dinge schon erwähnt, die im okzidentalen und orientalischen Denken der Antike und des Mittelalters gründen, die sich mit den im 19. Jahrhundert herausgebildeten Denkformen und Ressentiments in Europa und im islamischen Raum verschmolzen haben. Heute beginne ich mit Blick auf die heutige Zeit, in der sich manches entfaltet, was seit der Antike sich herausbildete, im Hinblick auch auf einen Antisemitismusbegriff, der über eine heute übliche Reduktion auf den nationalsozialistischen, eliminatorischen Antisemitismus hinausgeht, wie, man mag es nicht glauben, von deutschen Richterinnen ins Spiel gebracht wurden. So hieß es tatsächlich. Ein glühender Antisemit in Deutschland ist jemand, der mit Überzeugung sich antisemitisch äußert, mit einer Überzeugung, die das Dritte Reich nicht verurteilt und ist nicht losgelöst von 1933 bis 1945 zu betrachten, vor dem Hintergrund der Geschichte. Diese Definition von Antisemitismus wurde von einer Richterin am 8. Oktober 2014 im Sitzungssaal 219 der Pressekammer des Münchner Landgerichts formuliert, in der ersten Hauptverhandlung des Prozesses zwischen Jutta Dittwurt und Jürgen Elsässer, wo es darum geht, ob man Tante Else einen glühenden Antisemiten nennen darf, weil er ja, wie fast jeder Antisemit heute, nicht so dumm ist, sich offen zum Nationalsozialismus zu bekennen. Aber der Nationalsozialismus, so wenig wie dessen Antisemitismus, der auch ein Exportprodukt in den islamischen Raum war, kam einfach wie aus der Pistole geschossen auf die Welt. Der Judenhass war integraler Bestandteil der christlich-europäischen und christlich-orientalischen Geschichte und der religiöse Judenhass verschwand, auch wenn er unterschiedlich ausgeprägt war, nicht aus der Geschichte. Der christliche Antijudaismus gehört zum zivilisatorischen Fundament des Abendlandes und des Orients und trotz zeitweiliger Toleranz im islamischen Raum gab es auch dort in der Institution des Dhimmitums eine jeweils mehr oder weniger relativierte judenhasserische Tradition. Wie kam das zustande? Bekanntlich gehört der Opfertod Christi als Voraussetzung der Reinigung von den Sünden, genauso wie die Auferstehung und Wiederkunft des Messias als Beginn eines tausendjährigen Reiches, zu den durchgehenden christlichen Vorstellungen. Aus einer anfänglich jüdischen Häresie gegenüber dem rabbinischen Judentum wurde ja aus einer jüdischen Sekte das Christentum. Und man kann sich keinen größeren Antagonismus vorstellen als die wesentlich zivilisatorische Errungenschaft des Rabbinismus, die Überwindung des Menschenopfers. Das Opferverbot wurde zum größten Problem der neu entstandenen Religion des paulinischen Christentums. Denn die Vorstellung eines Opfertods widerspricht dem Verständnis der rabbinischen Theologie vollständig. Objektiv ist die Deutung Christi als Gottesopfer ein Rückfall in Opfertheologie, die man als bedingt durch die Krise der archaischen und antiken Gesellschaft deuten kann. Das Christentum war in seinen Anfängen, der Einsicht Schmuel Eisenstadts zufolge, eines der sekundären Durchbrüche Israels, des fortgesetzten Aufbaus des zweiten Tempels, und löste sich in einem späteren Stadium von der jüdischen Zivilisation ab. Diese Art Durchbrüche waren bedingt durch die Fortdauer internationaler Verbindungen, Völkerwanderungen und einer starken inneren Heterogenität. Eisenstadt schreibt, der Bruch des Frühchristentums mit dem Judentum erfolgte bereits im paulinischen Christentum oder etwas später. Dabei ging es nicht um die Stellung von Gesetz und Glaube, sondern vor allem um zweierlei. Erstens um die Lösung der politischen und urtümlichen Elemente aus einem einzelnen Volk und ihrer Verbindung mit viel allgemeineren, weniger nationalen oder ethnischen Elementen. Dadurch wurden die religiösen und von den ethnischen Elementen getrennt. Zweitens ging es um eine wesentliche Veränderung in der religiösen Ausrichtung, die schrittweise im Christentum eintrat. Sie betraf die geringer werdende Betonung vertraglicher oder bündnisartiger Beziehungen zwischen Gott und seinem Volk, wie sie für die jüdische Religion charakteristisch war. In diesem Zusammenhang steht die Rückkehr des Christentums zur Opfertheologie, die sich mit vorchristlicher gnostischer Mythologie verband, die den Sündenbock kannte, denjenigen, der geopfert wird, um Schuld zu tilgen. Dies kennen wir aus der griechischen Tragödie, beispielsweise Ödipus, der Schuld auf sich lud, indem er seinen Vater erschlug und mit seiner Mutter schlief und durch seinen rituellen Tod seinen Frevel sühnt, damit die Gemeinschaft sich durch einen Akt der Erneuerung neu konstituieren kann. Der gnostische Dualismus schied zwischen Heilsbringenden und dem Jürgen Gott, zwischen Mächten des Lichtes und der Finsternis. Der Demiurg war eine abgefallene Gottheit, die als verantwortlich für die schlechte Welt galt. Das ging so weit, dass der Gnostiker die Theodizee durch eine Anthropozee ersetzte. Tröger beschreibt das folgendermaßen: So gesehen ist der Erlöste ohne Sünde und er trägt nicht die Verantwortung für den schlimmen Zustand der Welt. Er weiß durch die empfangene Gnosis, dass er im göttlichen Licht bzw. Pneuma ist. Pneuma heißt so viel wie Geist. Er ist somit selbst Gott, selbst Erlöser. Christentum und Gnosis hatten von Anfang an einen wechselseitigen Einfluss bzw. eine gemeinsame Geschichte. Der Demiurg wurde auch in der Gnostik als jüdischer Gott Chaldbaut interpretiert, eine degradierte, herabgefallene Gottheit. Jakob Taubes interpretiert dies folgendermaßen: Es steht fest, dass der Protest der spätantiken Gnosis zutiefst mit einem Aufstand gegen den antimythischen jüdischen Monotheismus verbunden ist. Aber dieser Gegenschlag kommt nicht nur von außen her, sondern auch von innen her, im Umkreis des Frühjudentums selbst geführt. Der gnostische Mythos kann nicht verstanden werden, wenn unterschlagen wird, dass er sich, mindestens auf weiten Strecken, gegen biblische und rabbinische Überwindung des mythischen Bewusstseins konstituiert. Die Rache des Mythos an seinen Überwindern ist an der gnostischen Mythologie sinnlich zu begreifen. Der gnostische Mythos markiert eine Krise der monotheistischen Offenbarungstheologie selbst. Gemeinsam ist allen gnostischen Mythologemen die Adresse des Malom, also des Übels, des Bösen, der Judengott. Bis heute haben die Antisemiten den Juden ihre Abkehr vom Menschenopfer nicht verziehen, die ja durch das Blasen der Shofar erinnert wird. Zum Morgengebet beim jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah und am Ende des Versöhnungsfests Yom Kippur sind genaue Anweisungen bezüglich der Tonfolge und Blasweise des aus Witter oder Kuduhorn gefertigten Instrument festgelegt. Die Abkehr vom Menschenopfer ist ja damit besiegelt worden, dass das Menschenopfer ersetzt wurde durch die Beschneidung der Knaben am achten Tage, an dem vorher das Opfer des ersten Sohnes stattfand. Man kann hier auch den Anfang der humanen Zivilisation sehen, der bis heute jüdischerseits in der Beschneidung, Neujahr und Versöhnungsfest verfestigt wird. Hat man das begriffen, wird man die Brit Mila anders sehen als die vermeintliche Aufklärung, auf die dessen Gegner sich berufen, die sich somit unbegriffen in die antisemitische Tradition einreihen. Der Antisemitismus der Neuzeit kann aus der Einsicht in diese Traditionen interpretiert werden, als ein Widerhall auch der Polemiken der antijudaistischen Kirchenväter der Antike. Die Opfersysteme zu erklären, ist weitgehend auf Spekulation angewiesen. Am überzeugendsten ist die Erklärung aus Naturkatastrophen, die innerlich bewältigt werden, wobei das Opfer kollektive Furcht bändigen soll. Die Hinschlachtung des Opfers bildet deshalb den Abschluss und zugleich die kathartischen Höhepunkte der Zeremonie. Die Menschen befreien sich bei der blutigen Handlung von der bis dahin nach innen gewendeten Wut, die sie in hilflose Erstarrung, psychosomatisches Leid oder ihre Mitmenschen gefährdende Angriffslust versetzt hatte. Alles, was einen überwältigenden Eindruck gemacht hat, muss in den Zeremonien heilend abgespielt werden. Deshalb gehören die zerstörenden Naturereignisse ebenso wie das verstörende Extremverhalten der Mitmenschen in die Zeremonie. So schreibt Gunnar Heinsohn in Die Erschaffung der Götter. Sigmund Freud hatte diese Reaktionsweise auf Katastrophenerfahrung rechtens als kollektive Zwangsneurose bezeichnet. Im jüdischen Monotheismus finden wir die bedeutendste theologische Umwälzung durch Verwerfung der Opferrituale. In der babylonischen Gefangenschaft hatte sich bereits erwiesen, dass durch Opfer man dem Schicksal nicht entrinnen könne und daher dieses überflüssig sei. Nun trafen die aus dem babylonischen Exil Zurückkehrenden auf Bevölkerung, die weithin am Opfer festhielten, während die Juden zum lebenden Beweis wurden, dass es auch ohne Opfer ginge. Dem entspringt weitgehend der Hass auf Juden schon in der Antike. Aber der Monotheismus konnte sich letztlich doch durchsetzen und war eine Kompromissbildung zwischen vollständiger Opferverweigerung und dessen Feinden. Bis zur Zerstörung des Tempels 70 nach unserer Zeitrechnung verschwanden dann auch die vormonotheistischen Relikte weitgehend. Die Priester wurden durch die Rabbiner ersetzt und die Gebote, die sich auf den Tempel bezogen, spielten somit keine Rolle mehr. Das paulinische Christentum stand nun, wie schon angedeutet, in engem Zusammenhang mit der Gnostik. Hans Blumenberg konstruierte die Geschichte des Christentums sogar als eine fortgesetzte Abwehr der Gnostik. Aber die Elemente des Antijüdischen blieben erhalten, ohne dass das Christentum mit der Gnostik je identisch wurde. Aurelius Augustinus, der in seiner frühen Zeit Manichäer war, und der Manichäismus war eine vom Denken der Gnosis beeinflusste Offenbarungsreligion, vertrat eine antisemitische Theologie, die allerdings keinen eliminatorischen Antijudaismus vertrat, sondern die Juden in der Diaspora am Leben lassen wollte, damit sie für Christus Zeugnis ablegen. Weitgehend hat dies teilweise bis ins 19. Jahrhundert hinein das Lebenlassen der Juden durch katholische Christen begründet. Die Juden, so wurde argumentiert, seien nicht durch Erwähltheit, sondern durch Verblendung, ja Verstocktheit gekennzeichnet. Und Augustinus war bekannt dass jedes Unglück von Juden als Strafe für Versündigung interpretiert werden konnte. Und somit gehören sie auf ewig in die Knechtschaft. Nach Augustinus. Der Ältere muss dem Jüngeren dienen, so heißt es bei ihm. Das heißt, das früher geborene Volk der Juden, dem später geborenen Volk der Christen. So ist nun der Jude der Sklave der Christen. Das ist allbekannt und erfüllt den Erdkreis. So hieß es bei Augustinus. Augustinus Antijudaismus wurde durch einen eliminatorischen Antijudaismus ersetzt. Als Hostienfrevel oder Hostienschändung bezeichnete die römisch-katholische Kirche ab dem 13. Jahrhundert den vermeintlichen Missbrauch von konsekrierten Hostien. Den Beschuldigten, meist Juden, wurde unterstellt, sich geweihte Hostien beschafft und diese dadurch geschändet zu haben, um Jesu Christi Kreuzigung zum Hohn nachzuvollziehen. Die Beschuldigten wurden nach einem durch peinliche Befragung erpressten Geständnis in der Regel zur Hinrichtung verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die peinliche Befragung ist, dass das auch in Hexenprozessen und derartigem ja passiert. Dabei gesteht auch jeder Hase, dass er ein Wildschwein ist. Infolge solcher Prozesse wurden oft alle ansässigen Juden enteignet und aus ganzen Städten und Regionen vertrieben. Die Juden wurden verfolgt, weil sie als schuldig galten, das heißt, weil sie Christus getötet hatten. Simmel hat die Anschuldigen als Projektion aufgewiesen. Überdies ist es irrational genug, die Juden einer späteren Zeit für eine Tötung in der Vergangenheit zu bestrafen. Das könnte sich nur daraus herleiten, wenn sie fortwährend gleichartige Verbrechen begehen. Aber der Grund wird von Simmel folgendermaßen dargelegt. Es ist die Leugnung Christi. Ich bin darauf gekommen, weil im Mittelalter ein Jude, der zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt war, sein Leben retten konnte, wenn er Christus anerkannte. Die Leugnung Christi muss als eine Wiederholung seiner Ermordung angesehen worden sein, gleichbedeutend mit der Leugnung seiner Auferstehung. Wenn wir an unsere frühere Interpretation der Beschuldigung als einer Schuldprojektion denken, vermuten wir, dass die christlichen Judenhasser die Juden eines Verbrechens bezichtigen, das sie selbst begangen hatten, indem sie den Juden beschuldigen, die Hostie durchstochen zu haben, sodass sie blutete, bezeugten die antisemitischen Christen lediglich, dass die Hostie in ihren Augen den wirklichen Leib Christi bedeutete. Dass sie bluten kann, wenn ein Jude sie durchsticht, zeigt, dass die Hostie für den Antisemiten nicht zu einem allegorischen Symbol geworden ist, sondern immer versinnbildlicht, dass Christus lebt. So beschuldigt der Antisemit den Juden, er wiederhole das archaische Verbrechen des Vatermords unmittelbar vor seinen Augen. Er beschuldigt den Juden des Verbrechens, das er selbst unbewusst begeht, indem er die Hostie verzehrt. Das ist ja der Mythos von Brot und Wein. Nicht, wo es da heißt, also ich bin, also der Wein ist mein Blut und das Brot mein Leib. Dieser Akt der Einverleibung bietet ihm die Möglichkeit zur Abfuhr seiner hasserfüllten Verschlingungstendenz und setzt ihn imstande, sich liebevoll mit Christus zu identifizieren. Soweit Simmel. Dieser traditionelle Antijudaismus hatte zur Prämisse, dass denn in den Augen des Antisemiten, der Jude, die Verfolgung verdient. Mit der Taufe war die Sache gegessen. In der Neuzeit änderte sich das. Es gab einen engen Zusammenhang mit der Eroberung der neuen Welt, in der man bereits genügend Schuldgefühle aufgeladen hatte. Der Rassismus, der als Legitimationsideologie der Morde an Indianer und Schwarzen diente, rationalisierte die Verfolgungspraxis der Conquistadore. Um das Grauen zu rechtfertigen, musste man sich die eigene Praxis rationalisieren, um vor seinem eigenen Gewissen bestehen zu können. Diese rationalisierte Verfolgungspraxis wirkte sich auch auf den europäischen Antisemitismus, wie er im Kontext der Reconquista erfolgte und in der Verfolgung von Juden mündete. In jener Zeit begann ein rassistischer Antijudaismus, der sich auf die sogenannten Maranen oder Maranos, auch Conversus genannt, bezog. Das heißt iberische Juden und deren Nachkommen, die unter Zwang zum Christentum bekehrt wurden. Maranos heißt eigentlich das Schwein, nicht? Und da sieht man dann auch, was sie von Juden gehalten haben. Oft wurde ihnen vorgeworfen, weiterhin jüdische Riten zu praktizieren. Wie kam es dazu? So eine lange Vorgeschichte. Im Jahre 711 war das Reich der Westgoten vernichtet worden, was die Lage der zwangsgetauften Juden entscheidend veränderte, da sie unter islamischer Herrschaft ihren Glauben wieder ausüben konnten. Das führte zu einer jüdischen Einwanderungswelle aus Nordafrika und dem Nahen Osten. Das spanische Judentum erlebte bis zum 10. Jahrhundert eine Renaissance, was aber nicht hieß, dass die Beziehung zur islamischen Bevölkerung immer ungetrübt war. 1066 gab es das Massaker von Granada, bei dem mehrere tausend Juden ihr Leben verloren. Als die Almohaden, eine islamische Berber-Dynastie im 12. Jahrhundert, die Macht in Al-Andalus übernahmen, änderte sich die Situation. Die neuen Herrscher vertraten einen intoleranten Islam. Die Juden wurden vor die Wahl gestellt, zum Islam überzutreten oder auszuwandern, was ja dem Prinzip, dass niemand zu einem Glauben gezwungen werden darf, widersprach. Was Muslime heute immer wieder betonen. Eine große Zahl von Juden nahm vorübergehend den islamischen Glauben an. Im 12. und 13. Jahrhundert, den Anfängen der Reconquista, herrschte in Spanien ein Klima der religiösen Toleranz. Es gab ein Nebeneinander der drei Buchreligionen, allerdings nicht ein wirkliches Zusammenleben, wie es manchmal behauptet wurde. Juden und Christen waren auf eine klare Trennung bedacht. Die Juden wohnten in eigenen Vierteln, den Aljamas oder Juderias, ihnen stand eine eigene Gerichtsbarkeit zu und unterstanden direkt der Krone. Einige Juden erlangten hierbei angesehene Stellungen am Hofe, vor allem als Steuereinzieher, Geldverleiher und Finanzaufseher. Hieran konnten später die Ressentiments anknüpfen, nachdem die Juden verfolgt werden müssen, weil sie verdienen. Das hat also auch eine lange Tradition und tritt noch nicht erst im 19. Jahrhundert auf und nicht erst im sich entwickelnden Kapitalismus. Und so verschlechterte sich die Situation der Juden im 14. Jahrhundert zusehends. Anlässlich einer innerspanischen Krise, die dazu genutzt wurde, die rechtliche und soziale Lage der Juden zu verschlechtern und sie zum Sündenbock zu machen. Die antijüdische Stimmung in der Bevölkerung stieg bis 1391 zu einem Höhepunkt kam. Unter dem Einfluss der antisemitischen Hassprediger Pfarrer Martinez kam es im Juli 1391 in Sevilla zu Pogromen, die sich schon auf ganz Spanien und die Balearen ausweiteten. Unzählige Judenviertel wurden geplündert und zerstört. Tausende Juden getötet und Zehntausende zur christlichen Taufe gezwungen. Es waren die wohl den größten antijüdischen Ausschreitungen, waren wohl die größten antijüdischen Ausschreitungen des ganzen Mittelalters. Aber es ging im 15. Jahrhundert weiter. Der Bischof Pablo de Santa Maria, ein Konvertit, der sich als Rabbi Shlomo Halevi 1391, wie freiwillig auch immer, hat taufen lassen, übte Druck auf die jüdischen Gemeinden aus und rief zur Konversion auf. Der Dominikaner Vinzenz Ferrer zog in den Jahren 1412 bis 14 predigend von Stadt zu Stadt und rief Juden und Muslime zur Bekehrung auf. Er, der vorher Zwangsbekehrung verurteilt hatte, drang mit dem Kreuz in der Hand in Synagogen und Moscheen ein und forderte die Anwesenden zur Konversion auf. Dies mit dem Diktum vom bevorstehenden Weltende, mit dem er einigen Erfolg hatte, aber damit auch weitere Judenverfolgungen auslöste. Die Schismen der katholischen Kirche wirkten sich aus. Der Gegenpapst Benedikt XIII., Petro de Luna, veranlasste die Disputation von Tortosa, die 1413-14 stattfand. Religionsgespräche zwischen Juden und Christen. Hauptvertreter der christlichen Seite war der Konvertit Geronimo de Santa Fe, ebenfalls Joshua Halorki, also auch ein konvertierter Jude. Für die jüdische Seite hatte er Rabbis aus ganz Aragonien einberufen. Es ging um die Messianität Jesu, die Juden bekanntlich niemals anerkennen können. Die jüdischen Vertreter hatten daher auch keinerlei Redefreiheit und durften auf die Anschuldigen Geronimus reagieren. Das kann man schon schwerlich als Disputation bezeichnen, wenn nur die eine Seite diskutieren darf. Und der Sieger vorab schon feststand. Tausende von Juden ließen sich taufen und sie waren demoralisiert. Diese Aktivitäten hatten auch noch den Effekt, dass weiter antijüdische Gesetze erlassen wurden. Die Segregation, also die Trennung, wurde verschärft und die Juden weiter sozial ausgegrenzt. Einige Zehntausende Juden dürften hierbei konvertiert sein. Denen standen nun aber auch Berufe offen, die ihnen vorher als Juden vorenthalten waren. Durch Heirat und beruflichen Erfolg gelangt den Conversus auch der gesellschaftliche Aufstieg, was allerdings wiederum Neid und Missgunst der altgläubigen Christen bewirkte, dass die Judenfeindschaft im Hass gegen die Maran fortlebte. So kam es seit 1449 zu Anti-Converso-Unruhen in Toledo und später in anderen Städten Andalusiens. Mit Gewalt konnte diese Frage aber auch nicht gelöst werden. Daher schuf man Blutreinheitsgesetze. Statutos de limpieza de sangre. Man reagierte also mit blankem Rassismus. Es sollte bewirkt werden, dass Christen mit jüdischen Vorfahren der Zugang zu öffentlichen Ämtern verwehrt werden. Für die Reinheit des Glaubens wurden 1478 wurde die Inquisition eingeführt, mit dem Ziel, die judaisierenden Konvertiten zu erkennen. Zwischen 1481 und 1488 wurden 700 Judaizantes den Behörden übergeben und verbrannt. 5000 wurden mit Bußauflagen mit der Kirche, in Anführungsstriche, versöhnt. Aber wie das nun mal in der Geschichte des Antisemitismus immer war, es hört einfach nicht auf. Das Converso-Problem zu lösen, bedeutete das Judenproblem aus der Welt zu schaffen. Als ob die Juden überhaupt ein Problem wären. Die katholische Königin Isabella von Kastilien und König Ferdinand II. Von Aragon erließen 1492 das Alhambra-Edikt, mit dem beschlossen wurde, innerhalb weniger Monate alle Juden aus Spanien zu vertreiben. 1492 ist ja auch ein Datum für die Weltgeschichte, die Entdeckung oder Wiederentdeckung Amerikas. So kann man sich dieses Datum auch gut merken. Das Ganze hatte natürlich auch Folgen für das benachbarte Portugal. dass im Mittelalter ansonsten kaum Probleme mit dem Zusammenleben mit seiner jüdischen Minderheit hatte. Es gab zwar auch eine Politik der Ausgrenzung, die Juden wohnten in eigenen Vierteln, den Judarias, aber standen unter dem Schutz des Königs, dem sie spezielle Steuern und Abgaben zu entrichten hatten. Von größerer Verfolgung und Bekehrungsversuchen blieben sie verschont. Aber die verfolgten spanischen Juden suchten Zuflucht in Portugal. Zuerst nach den Verfolgungen von 1391. Nach Einführung der Inquisition von 1478 kamen vermehrt auch kastilianische Flüchtlinge in die portugiesischen Städte. Das hatte zur Konsequenz, dass 1488 die Einwanderung weiterer Maranen unterbunden wurde und diese zur Weiterreise aufgefordert wurden. Aber es gab aufgrund der Verfolgung in Spanien einen weiteren Zustrom von spanischen Juden, vor allem nach dem Vertreibungsedikt von 1492. Zwischen 50.000 und 100.000 Juden emigrierten nach Portugal, um der Zwangsbekehrung zu entgehen. 600 reichen jüdischen Familien wurde gegen Bezahlung einer beträchtlichen Summe eine dauerhafte Aufnahme gewährt. Anderen Flüchtlingen wurde eine vorerst befristete Einreise gestattet. Aber Joao II. Versuchte nun auch mit Zwangsmaßnahmen die spanischen Juden zur Konversion oder zur Weiterreise zu bewegen. Das ging bis hin zu Maßnahmen wie 1493 die Entführung und Zwangstaufe von etwa 2000 Kindern und Jugendlichen und deren Deportation nach São Tomé. Der Dom Manuel I. war gemäßigt, was die Behandlung der Juden angeht, bis er Isabella, die Tochter des Königs von Spanien, heiraten wollte. Sein Antrag wurde nur unter der Bedingung zugestimmt, dass alle Juden aus Portugal ausgewiesen werden. Manuel gab zwar im Dezember 1496 den Erlass heraus, dass alle Juden das Land zu verlassen haben, aber das konnte er aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen nicht wirklich durchführen, ohne eigenen Schaden. So hinderte er die Juden an der Ausreise und ließ 1497 die gesamte jüdische Bevölkerung zwangstaufen. Nun, das hatte Folgen, wie vorher schon in Spanien. Der König gewährte allen Konvertiten Amnestie und erließ ein Edikt, dass sie während der nächsten 20 Jahre nicht wegen abweichender Religionspraxis angeklagt werden durften und verbot eine Sondergesetzgebung für Neuchristen. Eine starke kryptojüdische Tendenz konnte sich so durchsetzen. Die Juden hatten eine einflussreiche Stellung in der Gesellschaft, vor allem im Finanzwesen und im Großhandel, aber auch in der Wissenschaft, so dass fast 40 Jahre lang die Einführung der Inquisition in Portugal verhindert werden konnte. Aber trotz des Schutzes des Königs kam es zur Ausschreitung der Altchristen, vor allem in der Osterzeit 1506, als der König gerade sich wegen der Pest außerhalb Lissabons aufhielt. So kam es zu Verfolgungen, die als Massaker von Lissabon bezeichnet werden, bei denen 2000 Neuchristen ermordet wurden. Das Massaker wurde nach 3 Tagen durch die königlichen Truppen beendet und die Täter bestraft. Obwohl jedoch 1512 die Periode der Immunität vor religiösen Verfolgungen verlängert wurde, kam es seit 1515 zu Bestrebungen, auch in Portugal die Inquisition einzuführen. Nach dem Jahr 1536 erhielt Joao III. Die Erlaubnis, die Inquisition in seinem Land zu etablieren. Es fand, also 1540 fand das in Lissabon das erste Glaubensgericht statt, oder wie es dort hieß, das Auto da Fé. Nach heftigen Protesten der Neuchristen in Rom wurden die Verfolgungen für einige Zeit eingestellt, aber 1547 gemäß dem spanischen Vorbild an Brutalität und Wirksamkeit noch übertroffen. Erst 1580, dank der Personalunion zwischen Portugal und Spanien, entspannte sich die Lage und die portugiesischen Maranen konnten ins Nachbarland ausweichen, um Verfolgungen zu entgehen. Was wurde nun aus den Vertriebenen dieser Zeit, die man als Sepharden bezeichnete? Nicht im Gegensatz zu den Aschkenasen. Sie landeten nach ihrer Flucht zum größten Teil im Osmanischen Reich, vor allem Bosnien und in der Nähe von der Türkei und in Nordwestafrika, ein kleiner Teil in Nordeuropa, insbesondere in den Seehandelsstädten der Niederlande, wie zum Beispiel Amsterdam. Spinoza lebte da ja auch lange Zeit. Und in Norddeutschland, vor allem in Hamburg bzw. Altona, wovon heute noch der Friedhof in der Königstraße zeugt. Da ruhen ja so einige portugiesische Juden. Es gab da mal eine Ausstellung im Hamburger Rathaus, wo davon genauer berichtet wurde. Weitere Conversos bzw. Juden flüchteten nach Frankreich, also beispielsweise Bordeaux oder Bayonne oder Italien, Livorno, Ferrara, aber auch nach Amerika. Bis heute ist daher der Unterschied von Sepharden und Aschkenasen geblieben, dieser Unterschied, der sich aus ihrer unterschiedlichen Geschichte ergeben hat. Also diesen Völkerwanderungen könnte man das auch nennen. Aber auch die Geschichtsphilosophie des Augustinus lebt in Vorstellungen vom tausendjährigen Reich nach, dessen Weg durch die Gemetzel der Geschichte führt. Hier leben gnostische Vorstellungen fort, wie bei einem Mönch namens Azzo, der einen kommenden Antichrist konstruierte, der das Gegenteil von Christus sei. Ein Mann der Sünde, ein Sohn des Teufels, der diesen nachahme. Dieser Antichrist soll ein Jude aus dem Stamme Dan sein, der in Babylon geboren werden wird, sich in Jerusalem niederlassen und sich als Messias ausgeben und Könige und Fürste bekehren. Mit dessen Ende erst soll das tausendjährige Reich Gottes auf Erden ausbrechen. Solche geschichtsphilosophischen Vorstellungen wirken in der Lehre von den drei Reichen des Joachim von Fiore nach. Die drei Reiche folgen der Trinität. Das erste ist die des Vaters, das von Abraham bis Christus reiche. Das zweite, das des Sohnes, das seit dem Erscheinen Christus bis zum Dritten Reich, das des Heiligen Geistes dauern soll. Das Jahrtausend hat für Joachim de Fiore eine endzeitliche Bedeutung. Karl Löwit schreibt in Weltgeschichte und Heilsgeschehen, vorausgesetzt, dass die Weltgeschichte tatsächlich Heilsgeschehen und die Geschichte der Kirche ihr Vorbild ist, so müssen die einzig passenden Schlüssel zu ihrem religiösen Verständnis die Heiligen Schriften sein, deren Übereinstimmung untereinander für Joachim nicht den Beweis einer von der Geschichte abgelösten Lehre bedeutet, sondern die sinnvolle Struktur eines heilsgeschichtlichen Prozesses. Dies wäre somit eine Verzeitlichung der Apokalypse und Joachim versucht sich an Berechnungen, um den Zeitpunkt zu ermitteln, wo dann das Reich des Heiligen Geistes beginnt und die Zeit der Päpste und Priester enden wird. Die dann eintretende Zeit wird die Ordnung der Mönche sein und Papst und Kirche werden der Vergangenheit angehören. Berechnungen seiner Anhänger datieren die Apokalypse auf 1260 und Friedrich II., also der Kaiser, sollte der Antichrist sein, der als Werkzeug der Vorsehung die antichristliche Kirche zerstöre, um den wahren Nachfolger Christi den Weg zu bereiten. Der Kaiser wurde in Deutschland allerdings entgegengesetzt gesehen, also sowohl glänzende wie brutale Gestalt. 1229 unternahm er ja auch einen Kreuzzug, bei dem Jerusalem zurückerobert wurde und er sich dort zum König krönen ließ. Aber als er 1250 starb, also schon vorher, endete die Diskussion, ob er nun der Antichrist oder der Messias sei. Und es gab so einige falsche Friedriche, die sich für den auferstandenen Friedrich hielten oder ausgaben. Diese milenischen Bewegungen gab es bis ins 16. Jahrhundert und auch später, insbesondere in Krisen- und Pestzeiten bzw. Hungerkatastrophen wegen ausgefallener Ernten. Ich zitiere hier mal Kohn. Neben dem Klerus litten vor allem Juden, und zwar noch in größerem Maß. Bei dem anlässlich der Pestkatastrophe ausgebrochenen großen Judenmord, dem größten vor unserem, also dem 20. Jahrhundert, spielten die Geißel eine bedeutende Rolle. Die ersten Morde erfolgten spontan seitens der Bevölkerung, die überzeugt war, die Juden hätten die Brunnen vergiftet und so die Pest verursacht. Dieser erste Pogrom endete im März 1349. Vielleicht, weil man inzwischen darauf gekommen war, dass die Pest Juden wie Christen befiel und als auch solche Gemeinden nicht verschonten, wo man die Juden schon umgebracht hatte. 4 Monate später löste die Hetze eine neue Verfolgungswelle aus. An manchen Orten, wo die Behörden die Bedrohten bisher erfolgreich geschützt hatten, verlangten jetzt die Sektierer deren Ausrottung. Als sie im Juli 1349 in Frankfurt einzogen, stürmten sie schnurstracks ins jüdische Viertel und brachten gemeinsam mit den Einheimischen die ganze Gemeinde um. Einen Monat später kam es in Mainz und Köln gleichzeitig zu Pogrom. In Mainz wurde die Menge während der Geißelungsprozedur plötzlich von einem Blutrausch erfasst. Sie fiel über die Juden her und vernichtete die größte jüdische Gemeinde auf deutschem Boden. Eine andere Flagellantenrotte hatte eine Weile außerhalb Kölns kampiert. Als sie in die Stadt kam, fand sich eine große Anzahl von solchen, die nichts zu verlieren hatten, ein. Dann griff man gegen den Wunsch des Magistrats und der wohlwollenden Bürgerschaft die Juden an und tötete viele. Auch in Brüssel löste die Annäherung der Geißler im Verein mit Gerüchten über die Brunnenvergiftung ein Blutbad aus, bei dem trotz der Bemühungen des Herzogs von Brabant, die Juden zu schützen, die gesamte Gemeinde von 600 Köpfen erschlagen wurde. In weiten Gegenden der Niederlande verbrannten und ertränkten die Sektierer, von der großen Masse der Armen unterstützt, alle Juden, die sie habhaft werden konnten. So viel aber ist gewiss, als die Geißel das Werk beendet hatten, das die Panik des Jahres 1348 ausgelöst hatte, gab es in Deutschland und in den Niederlanden nur noch sehr wenige Juden. Während des ganzen restlichen Mittelalters blieben die deutschen Judengemeinden klein und arm und überdies zur Absonderung im Ghetto verurteilt. Wir sehen, was man mit den Vorstellungen von Joachim de Fiore so alles auslösen konnte. Das Denken der Moderne wurde wesentlich davon geprägt, sofern eine innerweltliche Erlösung gedacht wurde, eine Verwirklichung des Reichs Gottes auf Erden. Die Vorstellungen des deutschen Idealismus, also Fichte, Schelling, Hegel, wurden hier von ebenso geprägt wie die der Aufklärung. Nur bedeutete das, dass die Vorstellungen Joachims gerade nicht in einer Erneuerung der Kirche vor dem Weltende mündeten, deren Träger nicht mehr Papst und Kirche sein sollten, sondern die Orden, also Mönche. Da kann man sich natürlich was bei denken, dass Mönche so etwas sich ausdenken. Er beförderte ein geschichtsphilosophisches Denken, dessen eine Seite und dessen immanente Gefahr das totalitäre Denken war, das dann in der Vernichtung der europäischen Juden mündete. Was vielleicht gut gemeint war, das kann man denen ja noch wenigstens unterstellen, endete dann ganz woanders. Vergleichbare Intentionen, die ebenso bitter endeten, findet man im 16. Jahrhundert auch bei Luther, der ja auch an einen eschatologischen Endkampf zwischen Gog und Magog, wer ihn aus der Offenbarung des Johannes entnahm, glaubte. Vorstellungen, die sich übrigens auch im Koran finden, allerdings unter den Namen Yajuj und Majuj. Also im Koran, kann es nennen, Sura 18, Vers 83 bis 98, wird erzählt, wie der Zweigehörnte gegen Gog und Magog kämpfte und sie schließlich besiegte, indem er eine Mauer aus Eisen mit Kupfer übergoss. In der Offenbarung des Johannes bezeichnen Gog und Magog zwei Völker, die am jüngsten Tage vom Satan befreit werden. Gemeinsam mit ihm ziehen sie in den Kampf, werden jedoch am Ende von Christus besiegt. In diesem Kampf wehnte sich der Irre Martin Luther, der im 16. Jahrhundert die Wiederkehr des Messias erwartete und den Kampf zwischen dem wiedererstarkten Satan und der wahren Kirche. Was das bedeutet, wenn er dann von den Juden und ihren Lügen schreibt? Darum, wenn du einen Juden siehst, magst du mit gutem Gewissen ein Kreuz vor dich schlagen und frei und sicher sprechen. Da geht ein leibhaftiger Teufel. Das können wir uns vorstellen, was er sich dabei gedacht hat. Er sah sich übrigens nicht, wie unsere Zeitgenossen ihn, als Reformator, sondern als einen Propheten, der als Evangelist gehört werden sollte. Die Reformation sollte eines Tages Gott selber machen. Als satanische Kräfte sah er nicht nur die Juden, sondern auch das Papsttum und den Islam an. Die Verstocktheit der Juden interpretierte er allerdings als Reaktion auf die gesellschaftliche Diskriminierung und forderte die Verbesserung ihrer Lebensumstände. Zunächst einmal natürlich nur. Aber, und das wird dann dominant, nach missglückter Bekehrung werden diese zum Symbol des Urbösen. Und er unterstellte, dass der Teufel ihr Lehrer sei. Für ihn ist, und das wird noch auf Fichte, Kant und Hegel wirken, das Judentum das Paradigma falschen Glaubens. Eine reine Gesetzesreligion, die Reduktion des Glaubens auf die Einhaltung von Gesetzen. Darin wird Kant später anknüpfen, wenn er schreibt, der jüdische Glaube ist seiner ursprünglichen Einrichtung nach ein Inbegriff bloß statutarischer Gesetze, auf welchem eine Staatsverfassung gegründet war. Denn welche moralischen Zusätze entweder damals schon oder auch in der Folge ihm angehängt worden sind, sie sind schlechterdings nicht zum Judentum als einem solchen gehörig. Das Letztere ist eigentlich gar keine Religion, sondern bloß eine Vereinigung einer Menge Menschen, die, da sie zu einem besonderen Stamm gehörten, sich zu einem gemeinen Wesen unter bloß politischen Gesetzen mithin nicht zu einer Kirche formten. Vielmehr sollte es ein bloß weltlicher Staat sein, so dass, wenn dieser etwa durch widrige Zufälle zerrissen worden, ihm noch immer der wesentlich zu ihm gehörige politische Glaube übrig bliebe. Ihn, bei Ankunft des Messias, wohl einmal wiederherzustellen. Dass diese Staatsverfassung Theokratie zur Grundlage hat, mithin der Name von Gott, der doch hier bloß als weltlicher Regent, der über und an das Gewissen gar keinen Anspruch tut, verehrt wird, macht sie nicht zu einer Religionsverfassung. Ja, über Kant und die Folgen seines Antijudaismus werden wir nächsten Monat in der Sendung noch sprechen müssen. Heute verbleibt da nicht mehr genügend Zeit dafür. Aber ich kann noch mal erwähnen, dass die Figuren wie Wilhelm Marr und Eugen Düring und die Antisemiten des 19. Jahrhunderts, das gilt auch für Nazis übrigens, Kant des Öfteren zitiert haben. Natürlich in einer Interpretation, die weit über das hinausreicht, was Kant wirklich gesagt hatte. Nur ich hoffe, dass wir uns dann nächsten Monat im November wieder hören werden.